brauch ich mehr als dich, mein Heiland, je auf Erden hier. Brauch ich je mehr in den Himmel, wenn ich bin bei dir. Du allein sollst mein Heil und alles sein. Du allein wirst mir Erz und auch Himmel sein. Hätt ich auch der Freuden viele, Liebe, Gold und Mut, hätt ich dich nicht, o mein Heiland, was nützt alles Gut? Du allein sollst mein Ein und alles sein. Du allein wirst mir Herz und auch Himmel sein. Wer trügt alle meine Schwächen mit Geduld wie du? Welche Stimme rief treu wie deine in Gefahr mir zu? Du allein sollst mein Ein und alles sein. Du allein wirst mir Erd und auch Himmel sein. Nicht für Welten möchte ich bieten, diesen Glauben feil. Irdisches Gut nicht zu vergleichen ist mit dir.